Wenn Sie sich um einen Garten kümmern oder darüber sprechen möchten, brauchen Sie weitere wichtige Wörter dazu. Kennen Sie diese? Hören Sie die Erklärungen. Wiederholen Sie die Nomen nach dem Signal. Ein kleines Stück Land, auf dem Blumen oder Gemüse wächst, ist ein Beet. Das Beet. Die braune oder schwarze Substanz, die Pflanzen zum Leben brauchen, heißt Erde. Die Erde. Pflanzen, die so dicht wachsen, dass sie eine Art Grenze um den Garten formen, sind eine Hecke. Die Hecke. Eine Pflanze, die ähnlich wie ein Baum, aber kleiner ist und viel Grün hat, ist ein Busch. Der Busch. Eine Pflanze, die oft nicht schön ist und stört, nennt man Unkraut. Das Unkraut.